Wenn ich bei meiner Blässel steh, bei meiner liebsten Kur, da glaub ich ihr vom frischen Klee die wachsten Blatteln zu. Dass des meiner Blässel schmeckt, merk ich in Schwarf sein Schuh. Und weil sie mir dann's Gesicht anleckt, mit ihrer Rauchen zu. So schlarpfen tut, noch denk ich mir vorzu. Ich moh mein Much könnt's grad so gut, er hätt völlig Maul dazu. O Sakra, wie kurios ist das, die Bläss hat ganz genau den heißen Atem wie mein Much und völlig gleiche Geschau. St. Leonhard, du großer Viechpatron, gemacht ich, dass der Much mich mag, er stand mir so gut an. Ich tat ihr's danken laut und stark, es war halt so viel gut. Wenn mich mein Much so anschlecken tat, grad wie es die Bläs mich tut.